Telekom Fernsprechkabine, Schmollerstraße 1, Ecke Schmollerplatz. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört außer einem nackten Fernsprecher eigentlich nichts. Auch hier alles im grünen Bereich. Ahoi.